du hast mich jetzt gefragt. Nur ich reg mich immer auf, wenn er sagt, nächste Woche, dann gehe ich wieder in die Garage und mach meinen Bus und ruf den Kai an und so was alle, ne? Einfach, was ein Bier da kommt. Ja, was denn? Ja, da wird er euphorisch, ja. Geht das sowieso nicht mehr, wie ich das nicht. Guck mal, der kocht für sich nicht mehr oder irgendwas, dass er irgendwas zustande kommt. Er kriegt das alles erledigt. Ich bringe alles hin, ja. Du glaubst, ich soll mal den Hörner. Der hat sich da noch nicht gewohnt. Ja, der Helmut macht nur das Schwere, dann hat er und so eine andere. Sagt der Helmut, da habe ich nichts mit zu tun, dann meine ich. Der Helmut aber hat sauber, da habe ich nichts. Ich bin ja ein Schwein, ne?